Mein Morgen spuckt nur Langeweile aus. Der Abend dreht um schwirrende Träume sich. Auf meinen Spaziergängen zwischendurch stürme ich zwischen oben und unten dem Etwas entgegen, das mich empfängt, wenn ich bereit für einen Neuanfang. Entlang der Gleise führt ein schwieriger Pfad mitten in die Enge, Kopf schwer, Schuld los, keinem anderen angelastet. Ich suche eine andere Sprache mit dir, muss die Worte finden für ein Danach. Nicht länger die Liebeszungen, neues Terrain wird abgesteckt. In meinem Kopf, mir wird leichter fallen das Schweigen, als die verhinderten Bekundungen tiefer Liebe. Nur von Ferne her ein schwaches Schimmern noch. Ich nutze jeden Augenblick, greife ins Leere, stets bereit zu bleiben.